Hallo und herzlich willkommen zum fünften News-Podcast im Jahr 2018. Heute geht es um die News aus dem April 2018 und bisschen auch Anfang Mai 2018. Ich bin Philipp und mit dabei ist heute auch unser Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Gut, dann starten wir auch schon heute mal zu dritt durch die News des vergangenen Monats und haben da zunächst eine Meldung von Kase bezüglich eines Sprecherwechsels in Der purpurrote Liebesbrief. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ja, völlig richtig. Da steht ein Sprecherwechsel bevor. Nein, natürlich nicht. Das war unser diesjähriger April-Scherz und ich habe gesehen, die einen haben gelacht, die anderen haben geweint und die anderen haben ihre Mistgabeln auf mich gerichtet. Es war also alles wie jedes Jahr. Was gibt's da noch zu sagen? Genau, wir hatten ja gesagt, dass der Sprecher, also bezüglich des Sprecherwechsels, dass die beiden alten Sprecher abwechselnd ihre Takes sprechen. Ja, aber es gibt ja auch noch ein Gewinnspiel, ne? Also, wer besonders viel, Muse hatte, konnte sich dann noch als Drottenhähnchen-Hattori bewerben. Da war auch dann das Geschlecht egal, also gerne auch weibliche Teilnehmerinnen, alle Kraft voraus. Ja, wie viel Einsendung hast du bekommen? Ja, und wer einen Hund hat, der kann den Hund natürlich auch gerne voranschicken. Gewonnen hat leider niemand. Oh! Was sehr schade ist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du, Philipp, den nächsten Hähnchen machen würdest. Ich bin doch als Mitarbeiter ausgeschlossen. Ja. Wer liest denn schon das Kleingedruckte? Naja. Ja, nächstes Mal mache ich es nicht mehr und bewerb mich einfach. Dann kannst du mich aus dem Lostopf ziehen. Genau. Unser diesjähriger April-Scherz. Hahaha, um nochmal zu lachen. Genau. Haha. Falls ihr es noch nicht gemerkt hattet, das war unser April-Scherz. Ja. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie viele drauf reingefallen sind. Dann noch zwei weitere interne Meldungen. Einmal zu Kaito Kid Band 5. Da haben wir auch einen Connellcast zugemacht, Nummer 113. Mhm. Und dann noch der Hinweis, dass der Charaktercontest 2018 im Conan-Wiki, im Conan-Forum natürlich, unter conanforum.org gestartet ist. Dazu hatten wir auch einen Livestream letzte Woche, falls ihr da reingehört habt. Danke fürs Dabeisein. Falls nicht, könnt ihr noch nachschauen auf youtube.com/conannews. Da haben wir die ersten Gruppen live ausgelost. Genau, die findet ihr aber auch im Forum, wenn ihr dort reinschaut. Der Charaktercontest ist ja schon im vollen Gange, wenn ihr das hier hört. Genau, könnt ihr, wenn ihr einen Benutzer-Account habt, dort abstimmen. Genau, um nochmal zu erklären überhaupt, was der Charaktercontest ist. Das ist ein Wettbewerb im Forum, der dort jedes Jahr stattfindet, wo 64 Charaktere aus der Serie in diversen Gruppen und Runden gegeneinander antreten und es scheiden nach und nach Charaktere aus, sodass am Ende nur noch ein Charakter übrig bleibt und der hat dann den Charaktercontest 2018 gewonnen, setzt sich die Krone auf und wird umjubelt und gefeiert, so in etwa. Ja, zumindest für eine Woche und danach, ich meine natürlich zumindest für ein Jahr. Länger als bei DSDS. Ja, genau, denn es ist ja nicht garantiert, dass man diese Krone zweimal hintereinander aufbehalten darf. Genau, das ist ja bisher noch nie passiert, vielleicht in diesem Jahr, es wird sich ja vielleicht was ändern. Irgendwann muss es ja geschehen, dass jemand zweimal gewinnt, also wir hatten bisher in allen Ausgaben verschiedene Gewinner dieses Jahr. Mal sehen, ist es noch offen. Ihr könnt gerne abstimmen auf conanforum.org. Nicht zu übersehen dort. Mhm. Genau. Machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland und gehen dort zunächst mal zu Pro7 Max, unserem Lieblingssender seit einiger Zeit. Du hast auf der 8 gespeichert. Ey, bei dir auch? Kurios. Ja. Da gab es einige Filmpremieren, unter anderem von Film 14, 15 und 16 und auch die weiteren Filme 17, 18, vermutlich auch 19 und, 20, weiß man noch nicht genau, laufen dort oder liefen dort. Der 15. Film am 1. Mai, unter anderem als Sondertermin. Dafür allerdings müssen wir ein paar Abstriche hinnehmen, nämlich ab Mitte Mai wird Detektiv Conan nur noch einmal pro Tag, also pro Werktag, laufen. Nämlich kommt Superkickers 2006 mit ins Programm. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ja, Superkickers 2006. Es gibt nämlich eine Art, nicht Sendeplatzverschiebung, sondern eine Sendeplatzaufteilung. Conan hat ja immer zwei Folgen, also auch jetzt noch aktuell, immer zwei Wochen pro Wochentag. Montag bis Freitag. Das soll sich aber ändern, nämlich mit Superkickers 2006, was dann gemeinsam mit Conan ab dem 15. Mai nach langer TV-Abstinenz wieder eingewechselt wird. Hahaha. Guten Witz habe ich auch angebaut. Also Conan bleibt um 18.20 Uhr. Genau, der zweite Sendeplatz. Und davor um 17.55 Uhr, wo ja auch Conan lief, immer die erste Folge des Wochentages, da wird dann Superkickers 2006 laufen. Das hat natürlich auch einen positiven Nebeneffekt. So dauert es länger, bis wir schon wieder das Ende der vierten Staffel erreichen, also Episode 333. Und wer weiß, was uns danach erwartet. Ja, also Superkickers 2006 hat ja 52 Folgen, wenn man das ja fünfmal die Woche zeigt, ist es ja nach 10 Wochen beendet dementsprechend. Richtig. Ob dann, ich denke mal, höchstwahrscheinlich kommt dann noch eine andere Serie und nicht wieder die Ausweitung von Detective Conan auf zwei Sendeplätze, sondern... Davon gehe ich auch aus, tatsächlich. Der Sendeplatz ist jetzt dauerhaft, denke ich zumindest, weg, dass wir nur noch eine Folge pro Woche haben. Was auch reicht, ja, also finde ich okay. Wollte ich nicht so sagen, aber du hast natürlich recht. Es klingt ein bisschen tut mir leid, aber ich meine, ja. Also welche aber andere... Superkickers ist ja jetzt auch passend zur WM gewählt worden. Also. Genau. Ja. Aber, ja. Conan spielt auch Parma Fußball, darf man nicht vergessen. Ja, Kick It Like Conan, der Sonderband, kommt nochmal in die Verkaufsregale überall. Also welche andere Anime-Serie läuft denn bei One Piece? One Piece? Ja, nicht so viel. nee, bei ProSiebenMax. Welche andere Serie läuft denn dort in Doppelfolgen? Mir ist keine bekannt. Also keine. Anime-Programm. Demnach denke ich, Detective Conan macht das schon ganz gut, vor allem auch mit den Filmen und so weiter. Das läuft schon. Man möchte ja auch offensichtlich an Conan festhalten, ne? Also manche haben natürlich gedacht, oha, nur noch eine Folge pro Wochentag, das ist wohl ein schlechtes Zeichen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also überhaupt nicht. Also ich denke auch, es ist, um ein bisschen rauszuzögern, damit man ein bisschen mehr Luft noch hat. Und auch natürlich, weil man eventuell, also nur rein hypothetisch neue Folgen, nicht gleich mit Doppelfolgen zeigen möchte, sondern nur eine pro Tag, um das auch ein bisschen in Länge zu ziehen, um die neuen Folgen und sozusagen zu zelebrieren, wenn es denn welche geben sollte. Ganz abseits von diesem neue Folgengerücht, das wir seit 2006 12 Jahren haben. Ja, genau. Ich finde auch, dass das eine gute Idee ist, um die Menschen, die normalerweise zu dieser Zeit Conan gucken, dass man denen sagt, hey, wir haben vielleicht noch mehr oder schau doch vielleicht noch mal unsere anderen Sachen an. Wir haben jetzt einen Sendeplatz verändert, sei uns nicht böse, lern doch mal die Serie kennen, vielleicht gefällt dir das und vielleicht gefällt dir ja dann auch, was eines anderen Tages dann zu diesem Sendeplatz gezeigt werden soll. Also nicht, dass man quasi sagt, okay, die Leute, die jetzt nur Conan geguckt haben, von 17:30 bis 19 Uhr oder so, dass man sagt, man könnte die doch auch für andere Serien irgendwie mit einspannen und dann auch vielleicht auf andere Programmabschnitte mit einbinden. Ja. Könnte so auch meine Idee sein. Vielleicht. Ist auch eine gute Überlegung. Die andere Frage ist natürlich, wenn es denn wirklich keine neuen Folgen geben sollte, was ja immer im Raum steht, was macht man denn als ProSiebenMax nach den 333 Folgen? Natürlich, also noch ein dritter Durchlauf wäre ein bisschen so, naja, wir zeigen ja, alles im Kreis. Auch, ne? Drei Durchläufe? Ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei, aber ich glaube, vielleicht nach den zwei Durchläufen war, glaube ich, eine Pause. Ich weiß es nicht mehr genau. Müssen wir mal einen älteren News-Podcast reinhören oder im Wiki nachschauen. 2011 ist aber auch schon lange her, möchte ich mal sagen. Ja, also ich meine, da gab es den Rerun vom Rerun. Ah, okay. Ja, ne? Ich meine auch. Ja, also es wirkt ein bisschen so, als würde man The Big Bang Theory oder sonst irgendwas in Dauerschleife zeigen. Was nicht Scrubs, ne? Das lief ja früher wirklich, ja. Also ist nicht wünschenswert, um das so zu sagen. Ich denke mal, wenn wir danach keine neuen Folgen bekommen, dann wird Detective Conan erstmal pausieren. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch wenn Detective Conan natürlich sehr gut läuft. Das darf man nicht vergessen. Also immer fleißig einschalten, vor allem wenn ihr eine Quotenbox habt. Sonst in der Mediathek schauen. Genau. Guter alte Trick. Also wenn keine neuen Folgen kommen, ich sehe auf jeden Fall einen dritten Durchlauf für sehr wahrscheinlich. Ob mit Pausen dazwischen oder nicht. Aber ich bin mir also... Irgendwann ja. Das ist ein Quotenerfolg wie nix. Also Conan ist ja ständig über dem Sender-Tagesschnitt. Also meinst du, dass die Kuh gemolken wird, solange es geht? Ja. Ja. Also so man will kein Magic Kaito als Ersatz haben. Dann, oh, auch gute Idee. Ja, würde ja thematisch vielleicht noch passen. Das würde ich vielleicht aber eher in die Anime-Nacht packen, tatsächlich. Das ist ja nur etwas kürzer und dann hat man ein bisschen länger gut davon. Stimmt. So 12 oder 24. 24 Folgen. Genau. Ja. Genau. Ja. Ist naja. Nicht so frei, ne? Ja. Apropos neue Folgen, es gab ja auch noch einen Tweet von, wie heißt der? Rüdiger Bös. Ja, von dem ProSieben-Chef da, ne? Von dem Programmtypen da. Genau, der eventuell, also er hat neue Anime-Folgen angekündigt, von welcher Serie weiß man noch nicht. Eventuell weiß man das schon, wenn der Podcast raus ist. Momentan wissen wir es noch nicht. Genau, es war ein Tipp von Rüdiger Bös, wie auch immer, zu Rüdis Programmtipp, wo er gesagt hat, was momentan in der Anime-Nacht läuft oder am Anime-Abend, Detective Conan, Blue Exorcist, Sword Art Online, und hat dann noch dazu gepackt, oh, wir haben uns in Japan mit neuen Folgen eingedeckt. So, Naja, was ja, damit auf sich hat. Ja, der Rüdi hat auch schon mal so einen Conan-Teaser gehabt, muss ich sagen. Oh, ich weiß nicht, wann das war, aber es gab schon mal einen. Aha. Sehr informativ hier, danke Kevin. Ja, der Rüdi, der kennt sich aus, ja. Ja. Ich würde ihm mal auf Twitter folgen, das kann sich lohnen. Hat er einen eigenen Account oder nur den Position 1? Nee, ich hab nur. Warte, seine Programmtipps, wenn er Detective Conan empfiehlt, ist er unser bester neuer Freund. Ja. Genau. Ja, den lade ich mal zum Conancast rein. Vielleicht hat er ja noch was zu sagen. Dann machen wir Conancast featuring Rüdis Programmtipp. Nee, featuring Rüdi von Rüdis Programmtipp. Ja, bleibt natürlich zu hoffen, dass es wirklich neue Folgen sind, die er da angekündigt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja, es mehrere Serien definitiv. Sind. Definitiv, nur wir wissen halt nicht von was, ne? Also von Conan natürlich, hoffe ich. Also neue Folgen hat er angekündigt, aber... Ja. Aber das war doch jetzt zum Beispiel von Fairy Tail, nicht? Was danach irgendwie veröffentlicht wurde. War das so rum? Wurde das danach oder veröffentlicht? Oder wurde zuerst die Fairy Tail-Folgen angekündigt? Ich glaube, das war schon ein bisschen vorher. Das war zuerst gewesen, tatsächlich. Okay. Ich glaube auch. Also steht noch im Raum, sonst hätten es nicht alle. Ja. Vielleicht kam Rüdis Programmtipp ja auch einfach zu spät. Ich glaube nicht. Hatte sich auf Fairy Tail bezogen. Naja, gut. Das wäre der Hammer. Ja. Na gut, machen wir weiter mit einem anderen Streaming-Anbieter diesmal, nämlich Netflix. Da steht die Frage im Raum, ist Detective Conan bald bei Netflix verfügbar? Und diese Frage wird uns jetzt Kevin beantworten, wenn er es kann. Möglicherweise, ja, aber okay. Vielleicht auch nicht. So, das war die Kurzvariante. Die lange Variante ist, dass bei uns im Conan-Forum ein Benutzer sich bei Netflix eingeloggt hat mit seinem deutschen Account, allerdings über eine US-amerikanische IP-Adresse, und so hat er dann auch Detective Conan gesehen, was ja in Ordnung ist, denn Amerikaner können ja Conan auch sehen, ne, bei Netflix. Seit Episode 748. Und auch die Briten können das sehen. Nur war er eingeloggt und hat dann auch eine deutsche Beschreibung gesehen. Und auch einen deutschen Titel, also Detective Conan. Nicht Detective Conan oder Case Closed oder was auch immer. Was schon sehr kurios war. Und es geht ja auch noch weiter in die Geschichte. Nämlich wenige Tage später gab es dann sogar einen erneuten Hinweis bei uns im Conan-Forum, nämlich gab es dann auf einmal auch deutsche Episodenbeschreibungen, die vorher nicht da waren. Die waren vorher nämlich leer gewesen. Und also das finde ich schon... Also das ist ja jetzt... Braucht man nicht, ne? Braucht man nicht. Also meinst du, Netflix hat nochmal auf dem Newsblog gelesen und hat gesagt, oh, da fehlen ja noch die Episodenbeschreibungen. Ja, genau, das haben wir gesehen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das kostet ja Geld, jemanden zu engagieren, der solche Episodenbeschreibungen übersetzt, ne? Und alles andere auch. Das kostet alles Geld. Man kann sie auch aus dem Conan-Wiki kopieren und entsprechend drauf verlinken. Das sehen wir auch gerne. Naja. Ja, das dürft ihr gerne machen. Aber nur, wenn ihr auch die GNU-Bestimmungen einhaltet. Genau. 1.3 oder höher. Für freie Dokumentation, so jetzt hab ich's. Ja, also ich persönlich denke, irgendwas ist da im Busch. Also normal finde ich das nicht, dass man Geld ausgibt für Beschreibungen, für Titelnamen und für alles, was dazwischen und dazugehört. Ich halte Netflix für gewinnorientiert und nicht für, lass uns einfach mal alles übersetzen, was es zu übersetzen gibt. Ja, wäre ja irrsinnig, oder? Also, Wird ja niemand engagiert, der gesagt wird, ja, jetzt übersetzt mal bitte die Sachen alle aufs Deutsche, ohne dass das dann hier irgendwas lokalisiert werden soll. Ja, kann Ja. ich mir auch nicht vorstellen. Ist halt die Also. Frage, ob das die aktuellen Folgen sein sollen oder ob das alte Folgen sein sollen oder natürlich, ob es überhaupt kommen. Naja, Ja, wenn aber. erstmal natürlich vor allem aktuelle Folgen, denn die sind ja vorhanden bei Netflix. Ja, kurios finde ich es tatsächlich auch. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass Detective Conan zu Netflix kommt. Also zumindest auch in Deutschland. Also die Fanresonanz ist natürlich riesig. Es würden sich zahlreiche Ja, Fans darüber ja. freuen. Überall, wo man das liest oder wo wir es gepostet haben, wurde uns Tür und Tor eingerannt und alle, Detective Conan bei Ja, Netflix, wir brauchen das. wirklich wahr. Ja. Ich war auch sehr Und erstaunt. Also, ich habe ja selbst kein Netflix, meine Freundin hat das und, also, ich weiß nicht, ob für Conan, ich glaube 10 € im Monat wahrscheinlich oder so, oder 8 € oder ja, was. ich glaube, Das wird ja da ja, anfangen, ungefähr. den Dreh. Bestimmt kein schlechter Deal. Vor allem nicht, wenn es die einzige Möglichkeit ist, in Anführungszeichen neue Folgen zu sehen. Legal, untertitelt, mit deutschen Untertiteln, also hervorragend, ne? Was wünscht man sich mehr? Manche würden sich Es für. wäre natürlich auch eine riesige Präsenz für Detective Conan, wenn man das bei Netflix zeigt. Ich meine, Netflix ist ja ein Internetgigant mittlerweile auch oder Streaming-Vorreiter. Und wenn man da Detective Conan hat, das schauen dann schon etliche. Ja, Und die Bekanntheit würde extrem ansteigen. genau. Von nichts auf, also nicht von nichts, aber Also schlagartig. da können nur alle von profitieren. Auch ProSiebenMax natürlich, EMA, Kase, alle, die da mit in diesem Ja. Bund Detective Conan drinstecken. Ja, mal abwarten, was da passiert. Ich bin skeptisch, aber zuversichtlich, dass da vielleicht Zu was passieren Recht kann. skeptisch, ja, aber es ist echt Denn spannend. die Trommel ist ja Also. jetzt auch angeheizt, also Netflix wird ja auch mitbekommen haben, denke ich mal, dass sich da viele Leute Detective Conan vielleicht wünschen oder sonst, selbst wenn da nichts geplant war, durch das Medienecho. Mal sehen, mal Also sehen. was ja für die Theorie spricht, ist, dass Netflix ja angekündigt hatte, auch außerhalb von Genau. Amerika sehr aktiv zu werden. Also ist ja Ja, den generell, Anime-Markt noch auszubauen. genau, Das Portfolio, ja. das spricht ja schon für diese Theorie und macht sie durchaus wahrscheinlich. Ja, also. Und nochmal vielen Dank an das Jojo überhaupt für den Hinweis im Ja, Forum. genau. Ja, vielen Dank, das Jojo. Genau. Hervorragend beobachtet. Also, wäre ich nicht drauf gekommen, sowas, also, da mal so nachzugucken, einfach mal nach so langer Zeit. Wir haben ja schon lange darüber berichtet. Damals, dass Conan jetzt bei Netflix in den USA und dem Vereinigten Königreich verfügbar ist. Aber dass sich da nochmal was tun würde, auch noch im deutschsprachigen Bereich, hätte ich so nicht kommen sehen. Tatsächlich nicht. Ja, gut, soweit zu Netflix. Machen wir weiter mit ein paar Meldungen zu Kase und teilweise auch Peppermint-Anime, was die DVD-Veröffentlichung betrifft. Nämlich sind seit dem 27. April erhältlich die Filme 3 und 4 auf Blu-ray-Disc, sowie auch Magic Kaito 1412, die abschließende Volume, die ist ja bei Peppermint-Anime erschienen, dort Ja, auch jetzt auf. ergibt das endlich Sinn im Regal. 1412, meine Güte. Ja, genau, wie oft ich da schon was zu gelesen hatte. Ja, Naja. aber ich muss doch auch dazu sagen, also Philipp hat mich ja auch aufgeklärt auf einer Convention, weil ich stand auch völlig auf dem Schlauch, wie da oben auf einmal die 4 und dann hä und dann. Genau, also bei Disc 1, Das also war sehr beim lustig. Schuber 1 steht draußen eine 1 drauf, bei Schuber 2 eine 4, bei Schuber 2 eine 4, bei Schuber 3 da wieder eine 1. Es ist kurios, aber mit den letzten, mit der 2 am Ende ergibt es dann doch alles einen Ah, Sinn. ja. Ja, sehr schön. Und die Filme 3 und 4 auf Blu-ray-Disc. Im Forum wurde auch über diverse Fehler auf den Discs Ja, spekuliert. wohl auf Film 2 vor allem. Ja, genau. Von daher stehen die jetzt ein bisschen im schlechten Licht. Ja, Also ich ich. hatte vor, mir die zu kaufen, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Aber als ich das im Film 2 gelesen habe, ich habe jetzt, also, ich warte. Und wenn Also es da. ich hab Film 2 auf Blu-ray, aber Ja, noch nicht also, geschaut. ja, vielleicht nochmal zurückgeben, ne? 14 Tage Rückgabe recht schnell. Wobei ja auch, es wurde auch diskutiert im Forum bezüglich Film 14, der ja kürzlich bei, na kürzlich, bei ProSiebenMax lief, dass es da auch Naja, einige schnell gelaufen, Tonprobleme, ja. genau. Wobei die Blu-ray-Disc ist ja schon seit jeher verfügbar. Also Film 14 gibt's ja schon. Das war ja die erste Blu-ray-Disc, genau, die wir zu Detective Conan hatten, jemals auf Deutsch. Ich meine nicht, dass es da den Fehler gab. Ich habe auf jeden Fall keine Blu-ray-Disc zu Conan, außer die TV-Specials. Also mir ist auch nicht bekannt, dass Film 14 auf Blu-ray einen Tonfehler hatte. Überhaupt nicht. Nee, von daher ist das ein bisschen kurios. Also ich meine, ProSiebenMax muss dann irgendwelche anderen Quellen haben oder was weiß ich was. Auf jeden Fall kann man die Filmpremiere nicht mit dem vergleichen, was jetzt auf DVD Blu-ray erscheint, offenbar. Also ja, irgendein Nutzer hatte dazu nochmal eine detailliertere Analyse dazu geschrieben und kam auch zu dem Ergebnis, dass das irgendwie an der Ausstrahlungsvariante von ProSiebenMax gelegen haben muss und nicht zwingend auch so auf, okay, auf der Quellmedium sein muss. Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass da falsch konvertiert worden ist. Also man weiß, oder manche wissen, dass DVDs und Blu-rays eine andere Abspielgeschwindigkeit haben. Ne? Wenn man einen Film auf DVD schaut, hat der halt, also wenn ein Film eine Stunde geht, dann geht der auf der Blu-ray-Version eben weniger, beziehungsweise mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Das verschiebt sich um ein paar Sekunden mehr, beziehungsweise weniger. Genau. Und ich glaube, dass es da einen Fehler bei der Konvertierung gab und man eben auf DVD, beziehungsweise Blu-ray geklickt hat und dann gab es dann diese Tonverzerrung. Das ist meine persönliche Theorie. Ja, es gibt ja diese Sachen mit diesen Halbbildern, die da bei der Blu-ray mehr sind. Also würde ich mal sagen, die Blu-ray ist dann länger. Und im Fernsehen selbst wird ja nicht in HD, also in Full HD ausgestrahlt in der Regel. Ist das nur 720p meistens. Ja, 720p oder 1080i. Deswegen kann das schon irgendwie sein, dass das da einen Konvertierungsfehler gegeben hat. Ja, das war meine erste Idee und mir fällt auch nichts anderes ein. Also ProSiebenMax ist jetzt kein Sender, der mutwillig da Conan zerstört oder im schlechten Licht sehen will. Es geht ja um mächtig Geld, also Werbeeinnahmen für die. Und Conan ist ja sehr beliebt, also Ich frag mich ja schon sowieso, wie man denn jetzt plötzlich die Blu-ray veröffentlichen kann. Man muss ja diese, man hat ja wahrscheinlich irgendwo die alten Takes von der Synchronisation, zum Beispiel von Film 1. Und dann hat man jetzt plötzlich das Blu-ray-Material, was ja dann länger oder kürzer ist und muss dementsprechend die Tonschnipsel, die man ja hat, oder die Takes von damals, ja entsprechend nochmal neu drauflegen, alles, dass das dann alles passt. Also die Synchronisation von 2007 oder wann das war, ich weiß gar nicht, wann, 9 oder wann wurden die Filme synchronisiert, die ersten? Ja, ab 9 ungefähr, meine ich. Die müssen ja aufbewahrt worden sein bis heute. Oder wie soll das sonst funktionieren? Also ja, die werden auch aufbewahrt, tatsächlich. Echt? Ich kann mir das Ja, okay. Also bei TV-Synchron, die wurden ja damals dort hergestellt, also synchronisiert. Die haben auch quasi mit Rechte an dem Material, weil sie das ja abgemischt haben damals. Sie haben das alles erstellt, waren in deren Studios aufgenommen. Also die müssen dann wohl angefragt worden sein, vermute ich. Hey, hallo? Also, wir wollen das Material erneut verwenden. Ihr habt das ja noch und das muss halt dann für eine Blu-ray-Veröffentlichung wegen mir aufgefrischt werden. Also neu bearbeitet oder wie auch immer, ne? Ich dachte ganz persönlich, die speichern das ja alles auf einer großen Festplatte für einen Film und am Ende des Films wird dann halt der komplett geschnitten und dann 3 Monate nach Release oder so wird die Festplatte gelöscht und was Neues drauf synchronisiert. Die Dialogbücher werden tatsächlich gelöscht, meistens. Okay, offenbar wird es dann da tatsächlich über Jahre aufbewahrt, bis in alle Ewigkeit. Ja, da habe ich mit damals mit Menti von TV-Synchron drüber gesprochen. Die haben alles im Archiv, ja. Okay, gut, dann kann man es ja entsprechend machen. Ist natürlich auch eine Arbeit für die Blu-ray, auch wenn keine so große Arbeit natürlich. Weniger Arbeit als eine Neusynchronisation, möchte ich mal sagen, ne? Das stimmt. Da habe ich mich auch gefragt, wie bezüglich Dragon Ball Z und Dragon Ball Kai. Hätte man ja rein theoretisch auch machen können, das alte nochmal drauflegen. Wahrscheinlich fehlen da aber die Tonschnipsel von damals zu RTL 2 Zeiten von Dragon Ball Z, als es damals synchronisiert wurde. Ja, genau. Ich weiß, wahrscheinlich wurde das dort aufgenommen von dem Studio, das es nicht mehr gibt, ne? Das war noch, Das kann auch sein. Wie heißen die? M-E, MME, genau, die gibt's ja nicht mehr. Puh. Wurde nicht auch ein Conan-Song aufgenommen? Einer? Ja, egal. Einer wurde dort aufgenommen. Einer, ja. Die Liebe kann nicht warten. Ah, okay, du weißt aber noch welchen, gut. Ja. Alle anderen wurden ja, genau, ja. Ach, Mann, lange her. Machen wir mal weiter mit der nächsten News bezüglich Film. Ja, es gibt noch mehr. Wir haben noch einiges hier im Programm heute. könnte man sich auch so ewig über unterhalten, über Filme und Filmfehler und so weiter. Ist ja auch interessant, also ne, wie das alles entsteht, was definitiv hier passiert. Ja, aber wir haben noch ein bisschen was im Programm, ja. Vielleicht interessiert es nicht alle. Film 21 lief ja schon vor einiger Zeit im Kino, letztes Jahr ja. OMU, dieses Jahr schon synchronisiert. Jetzt kam der Film nochmal ins Kino, nämlich am 15. und 29. April lief der Film nochmals in ausgewählten Kinos im UCI, Cineplex und CineStar. Genau, falls ihr dort wart, freut uns sehr. Ansonsten, das war wahrscheinlich die letzten Filmvorführungen. Ja, also ich glaube nicht, dass man jetzt noch, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja. Dass man jetzt noch Episode 1 irgendwie noch, noch mehr das Rampenlicht stehen will. Ach, stimmt, ja, das kommt ja auch am 28. Im 29. Mai. Genau, am 29. Mai. Ja, ansonsten kommt ja Film 21 auch schon am 28., 29. September. Ich weiß immer nicht genau wann. Ich glaube, einer von den beiden Tagen. Ja, auch schon bald. Genau, also das ist ja, lohnt sich ja kaum noch. Ja. Das ist ja Blödsinn. Also ich freue mich natürlich, ne, dass Colin so oft im Kino war. Vor allem der eine Film schon so oft. Aber ich meine, irgendwer muss ja noch die DVD und Blu-ray kaufen irgendwann mal. Und wenn man den viermal gesehen hat, also einmal OMU, dreimal synchronisiert, ja, also ist vielleicht die physische Version nicht mehr so zwingend notwendig, ne? Ja, ja. Mal sehen, ob dann Episode 1 auch mehrfach ausgestrahlt wird. Das käme sicherlich einigen zugute. Mal sehen, wie das ist. Auf jeden Fall, wenn ihr ins Kino wollt, Episode 1, könnt ihr jetzt noch gehen. Wann war das? 28, 29? 29. Mai. 29. Mai, der Dienstag. Ja. Ich habe schon Karten reserviert und ich freue mich drauf. Ja, wird sicherlich sehr genial. Ist ja auch die Premiere diesmal sogar mit deutscher Synchronisation, ist zumindest so geplant. Und die Synchro ist der Hammer, also ne, das möchte ich mal hier nochmal sagen. Genau, du warst ja mit Olli dort, nicht wahr? Ja. Genau. Also, wir haben auch natürlich, wir haben zugehört und zugesehen bei den Leuten, die da halt eingesprochen haben. Aber danach, dann bevor wir nach Hause sind, haben wir so ein paar Schnipsel angehört und angesehen, die schon vor ein paar Tagen aufgenommen worden sind. Und also, Wahnsinn. Also Leute, ich kann euch sagen, der Film ist jeden Pfennig wert. Ja, schon. Ihr könnt ja auch schon reinhören, nämlich ist es ein deutscher Trailer veröffentlicht worden. Und wie Kevin schon sagte, sensationell, einfach mal dort reinhören und dann werdet ihr am 29. Mai das ganze Kino reservieren. So gut gefällt euch, naja gut, vielleicht nicht, aber vielleicht einen Platz im Kino, bisschen Popcorn dazu und dann passt das. Mhm. Genau. Also ich freue mich wirklich, ganz ehrlich, wirklich riesig und ich glaube, das ist die beste deutsche Conan-Synchro aller Zeiten bisher. Also wirklich, das ist jetzt eine hohe Messlatte von mir, aber das ist die Wahrheit, finde ich, ja. Ist ja vielleicht auch so, weil ein Synchronsprecher in Zukunft leider nicht mehr mit dabei sein wird, nämlich Thomas Petru, der leider verstorben ist. Mhm. Und Kevin hat da auch ein sehr, sehr schönes Nachwort geschrieben, einen Nachruf geschrieben, auf conninews.org gerne mal da reinlesen. Ja. Ja, es ist natürlich immer sowas, ja. Also ich weiß noch ganz genau, als wir ihn kennengelernt haben vor 2 Jahren fast, wie wir da herumgescherzelt haben. Er hat immer wieder Ideen gehabt, um den 19. Film noch besser zu machen. Er hat den wirklich legendären Spruch erfunden. Das wurde aber auch Zeit. Also den Spruch haben wir wirklich herrlich. Genau. Also wir waren dort ja zur Synchronisation von Film 19, die Sonnenblumen des Infernos. Des Infernos? Wie heißt der? Ja, genau, so heißt der. Nicht Höllenfeuer. Die ganzen übersetzten Titel immer, die machen einen vorher immer für, Gokano Himawari übrigens, ja. Er hat dort ja den Charlie gesprochen und dann, als es schwierig wurde, etwas mit der Lippensynchronität, hat er halt immer selber Vorschläge gegeben und war sehr gut mit dabei. Ja, genau. Das wurde aber auch Zeit, hatte Kevin ja schon gesagt. Legendär. Und wir haben uns auch abseits der Synchronisation ein bisschen mit ihm unterhalten dürfen. Ja, das war richtig, richtig genau. Er hat uns nicht irgendwie als störende Menschen wahrgenommen, die da irgendwie jetzt da zugucken und vielleicht ihn kritisieren wollen oder so. Also er war offen, freundlich, herzlich. Wir haben mit ihm natürlich auch über die Geheimformel des Kornburgers gewitzelt oder auch des Mineralwassers, das ihm ja sehr gut geschmeckt hatte. Weil er ja auch Plankton spricht aus SpongeBob, falls die Anspielung jemand nicht verstehen sollte. Oder sprach. Es war wirklich, wirklich lustig. Und auch beim zweiten Mal, als ich mit Olli da war, da hatte er leider nur zwei Takes, also es war auch sehr schnell wieder vorbei. Aber er hat uns gesehen, erkannt, angelächelt und so weiter. Und dann musste natürlich schon weitergehen, es gibt ja immer zu tun. So ist es dann natürlich auch in der Synchronisation in der Branche. Ja, falls ihr ihn nochmal hören möchtet, wie gesagt, bei Episode 1 ist er mit dabei als Yusaku Kodo. Genau, also falls ihr ins Kino geht, könnt ihr mal drauf achten. Genau, dann wird ihn sicherlich freuen. Die Stimme eines Menschen, der vor der Veröffentlichung oder vor der Erstausstrahlung des Materials tatsächlich gestorben ist. Ja. Sehr traurig, aber so bleibt er uns, glaube ich, ganz besonders in Erinnerung. Als Yusaku Kodo in Film 6 und auch in Episode 1. Vielen Dank. Ja. Schwierige Sache, wenn ein Synchronsprecher oder andere Personen versterben. Wir kennen das ja alle. Leider, muss man sagen. Machen wir aber weiter mit anderen Themen, nämlich Anime on Demand, um zu einer anderen Streaming-Plattform abseits von Netflix zu kommen. Dort sind jetzt auch wieder weitere Detective Conan-Filme verfügbar. Das verlorene Schiff im Himmel, also Film 14, und die 15 Minuten der Stille, also Film 15. Beide jetzt dort verfügbar, könnt ihr euch anschauen. Damit hat Anime on Demand das Portfolio abermals erweitert. Dort sind jetzt ja, also neben der TV-Serie, die ja weiterhin erst dort erscheint. Ich glaube, wir sind bei Folge 130 ungefähr, kurz davor. Ja, so 120, 130, Das TV-Special gibt's ja dort auch, also nicht Episode 1, sondern das Verschwinden des Conan Edogawa. Und die Filme 1 bis 6, sowie jetzt eben 14 bis 20. Genau, 21 folgt dann ja im September und weitere eventuell in der Zwischenzeit, wobei jetzt nichts angekündigt war, eventuell in den nächsten Wochen wieder, das lest ihr dann auf conannews.org. Genau, also die Filme werden jetzt offenbar alle nach und nach nachgereicht, auch in besserer Qualität, also jetzt alle in HD und auch OMU ist dort jetzt möglich. Genau, so viel dazu. Dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland, da gibt es auch wieder ein paar interessante News. Die letzte ist am vielversprechendsten, aber vorher noch die die Releases, die uns in diesem Monat oder letzten Monat beglückten konnten. Am 4. April erschien die Kaito Kid Treasured Edition 5, da haben wir auch schon einen Podcast zu gemacht. Am 3. Mai erschien Detective Conan Band 93, der neueste Band, da machen wir noch einen Podcast zu. Genau, und Egmont Manga hat angekündigt, Detective Conan Weekly zu starten, beziehungsweise ist das schon gestartet. Das ist ein Simulcast, was auch immer. Ja, das bessere Wort wäre wahrscheinlich Simulpub, ne, für Simultan Publishing oder, ja. Genau, Simulpub also ist wahrscheinlich das bessere Wort, aber ich dachte, bei Simulcast weiß jeder sofort, was gemeint ist und dann. Ja, also es geht darum, dass Egmont Manga jetzt die aktuellen japanischen Kapitel, die dort ja immer am Mittwoch erscheinen, fast jeder Woche, dass sie die auf Deutsch herausbringen und zwar nicht, also am Donnerstag direkt schon, also einen Tag nach der japanischen Veröffentlichung bekommen wir die aktuellen Kapitel immer auf Deutsch dann zu lesen mit der Übersetzung von Josef Scharnel, glücklicherweise. Genau, für 99 Cent kann man jedes Kapitel kaufen bei iTunes, Amazon, Kobo und Google Books. Genau, danke dafür. So viele Möglichkeiten. Genau, und wenn Detective Conan pausiert in Japan, dann passiert natürlich auch Detective Conan Weekly, aber jetzt hat man die Möglichkeit, dort die aktuellen japanischen Kapitel entsprechend zu lesen. Und demnach werden wir auch. Nach nur einem Tag, also Wahnsinn. Genau, und demnach werden wir auch gleich weitermachen, direkt mit einer Umstellung des News-Podcast-Programms, wie ihr es sonst immer gewohnt seid. Wir machen nämlich gleich weiter mit dem, Manga in Japan, was jetzt ja nicht mehr Manga in Japan ist, sondern offiziell auch hier in Deutschland verfügbar, nämlich die aktuellen Kapitel. Und danach erst mit der spoilerfreien Zone, dem Anime in Japan. Ich hoffe, ihr versteht diese kleine Umstellung und sie gefällt euch vielleicht auch, falls ihr die aktuellen Kapitel lest bei Detective Conan Weeklies. Ansonsten legen wir euch es gerne ans Herz. Also ich bin sehr begeistert von diesem Projekt, muss ich ehrlich sagen. Definitiv. Das ist einmalig in Deutschland. Eine Vorreiterrolle von Egmont Manga hier. Das ist eine schöne Gelegenheit. Also einmal steckt da ja viel Arbeit drin, wie jetzt schon klar wurde. Ich meine, sowas zu übersetzen, das geht eigentlich nicht in einem Tag, aber scheinbar doch. Das ist hoch anzurechnen und ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit oder eine schöne Chance, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das legal zur Verfügung zu haben, so schnell. Also das ist ja ein riesen Vorteil und ist schön, dass das irgendwie in die Legalität eine Möglichkeit ist. das wahrzunehmen, diese Kapitel. Finde ich sehr gut. Und für 99 Cent, das ist schon, denke ich, ein fairer Preis, muss ich sagen. Ja, pro super. Kapitel. Genau, die Kritik war ja häufig, dass halt eine große Lücke besteht von Band 92 damals, jetzt Band 93, eben zu den aktuellen Kapiteln. Da fehlt ja ein großer Batzen, auch mit wichtigen Ereignissen. Wir wissen ja alle, der Boss wurde enthüllt, ohne hier den Namen zu nennen. Das fehlt ja den Lesern der aktuellen japanischen Kapitel oder jetzt deutschen Kapitel, wie sagt man jetzt dazu, der aktuellen Weeklies. Der aktuellen, genau. Genau, ja. Das fehlt ja den Leuten. Und was natürlich auch die Sache ist, der Preis stößt bei einigen auch ein bisschen sauer auf, denn wenn man mal rechnet, 11 Kapitel für 99 Cent sind ungefähr 11 Euro für ein Band plus die 6,50, wenn man ihn sich später noch kauft, sind dann 17,50 Euro pro Band. Mhm. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt anders gerechnet besser, also ungefähr kommen ja im Jahr von Detective Conan 40 Kapitel raus, war jedenfalls früher so, vor Aoyamas Pause, jetzt werden es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger sein. Das sind dann ja im Jahr Mehrkosten von, sagen wir, 40 Euro. Pro Monat wären das dann ungefähr 360 oder was. Was ja jeder irgendwie zur Verfügung haben sollte. Also ich sehe da nicht den großen Nachteil. Kommt drauf an, wie man es sieht, wie man es rechnet. Wenn man sich den Band dann trotzdem noch kauft, ist natürlich die Frage. Aber für die aktuellen Kapitel. Es wird ja auch niemand gezwungen, Conan Weekly zu kaufen. Also wenn du weiterhin nur den Manga-Band kaufen möchtest, dann kauf dir halt nur den Manga-Band. Bist halt nicht in der aktuellsten Entwicklung dabei. Aber ich weiß nicht, es ist ja für beides ein Markt da. Genau, also der Unterschied ist natürlich, wenn die Kapitel, bis sie auf Deutsch erscheinen, also erstmal müssen sie in Japan in einem Manga-Band zusammengefasst werden. Das dauert immer schon so. Kommt drauf an, jetzt ein bisschen weniger wahrscheinlich, ansonsten 2 bis 3 Monate würde ich mal sagen und bis es dann in Deutschland rauskommt, nochmal über ein Jahr, also ich denke mal 1,5 Jahre kann man schon rechnen, bis so ein Kapitel auf Deutsch im Manga-Band erscheint. Und dann kann man ja wohl 1 Euro investieren, oder? Ich sehe das so, ja, definitiv. Und für die offizielle deutsche Übersetzung definitiv lohnenswert. Kein illegaler Shit, kein, nicht von dort, nicht von hier. Es ist wirklich vom Übersetzer des regulären Mangas. Also es kann gar nicht besser sein. Wirklich nicht. Es kann nicht besser sein. Ja. Kritik kam ja auch noch in der Hinsicht, dass befürchtet wurde, dass die Kapitel unter Zeitdruck halt entsprechend übersetzt werden und viele Fehler enthalten, die dann auch mit in den Manga-Band später übernommen werden. Denn es liegt ja auf der Hand, wenn die Kapitel schon übersetzt sind, warum sollte man später nochmal die übersetzen lassen? Man nimmt einfach die Kapitel und klatscht sie später in den Manga-Band, dumm gesprochen. Aber ich muss sagen, ich habe die Kapitel gelesen, werde sie auch gleich noch euch vorstellen natürlich. Und wirklich übersetzungsmäßig sehr, sehr gut. Also pro Kapitel ist mir vielleicht ein Fehler aufgefallen. Das ist ja durchaus verkraftbar, wenn man den dann noch in den 1,5 Jahren verbessert. Mal sehen, dann könnte ein guter Band draus werden. Wobei ja auch noch einige Änderungen geschehen, wenn der im Vergleich zu der Shonen... Genau, an den Rändern sind ja immer diese Erklärungen und so, ne? Genau, von der Shonen Sunday zum Manga-Band wird ja noch einiges auch an Zeichnungen ergänzt und verbessert. Ich kenne mich da nicht genau aus, müsst ihr Lasse fragen. Ja, aber genial, ne? dass wir endlich mal das Rohmaterial offiziell zu Gesicht bekommen. Genau, ja. Und auch in ungeschönt... Allerbester Qualität, so ist es ja. Also... wirklich fantastisch. Ja, die Qualität ist der Wahnsinn von den Weekly E-Books. Da muss man schon ein guter Dieb sein, um das so hinzubekommen. Ja, man muss ja sagen, die Japaner, wenn sie da dieses gedruckte Version haben, das ist ja immer auf so buntem Papier in der Shonen. Richtig. Und da ist das online, ist das dann schon nochmal was anderes. Das ist so ein echtes, das ist ja so eine Art Toilettenpapier oder Schnürmelpapier oder sowas, ne? Ja. Also, das ist ja jetzt nicht so die Mega-Qualität, die man da erhält. Wobei da natürlich nochmal die Kosten ganz anders entstehen und auch anders wieder eingespielt werden, natürlich. Die Shonen Sunday ist ja ein Wegwerfprodukt. Ja, dafür ist es ja da, aber das wertet ja dann nur das Produkt, was wir bekommen, das Conan Weekly, auf. Richtig, aber sehr sogar. Ja. Wir haben es ja bis in alle Ewigkeit, bis die entsprechenden Anbieter sie Pforten schließen, sozusagen. Hm. Ja. Ja, also auf dem iPad, dann dürfte die E-Book-Datei niemals löschen, denn wer weiß, ob die in 40 Jahren noch angeboten werden. Gut, dann machen wir jetzt entsprechend weiter mit dem Manga in Japan, aka Detective Conan Weekly, mit den 3 Kapiteln, die bis jetzt erschienen sind, die auch schon auf Deutsch, wie gesagt, lesbar sind. Kapitel 1009 bis 1011. Ja, Detektiv Conan ist ja wie gesagt aus der Pause zurückgekehrt und wir haben jetzt einen neuen Fall, der beginnt in einem, naja, Black Bunny Club, also ein Lokal, in das man gehen kann, wo dann so interessante Frauen in Häschenuniform herumlaufen. Ist natürlich der perfekte Aufmacher für einen neuen Fall nach einer langen Pause. Erstmal ein bisschen Fanservice. Kokoro freut natürlich auch sehr. Ja, also Conan, Ran, Kokoro sind dort unterwegs, weil Kokoro dort einen Auftraggeber hat, der bedroht wird. Es gibt einen entsprechenden Drohbrief. Genau, auf dem steht, falls dir dein Leben lieb ist, halte dich vom Black Bunny Club fern, was sie entsprechend nicht machen, denn sie treffen sich ja dort. Es gibt auch diverse Reibereien zwischen den Bunnies, die sind sich auch nicht so ganz grün hinter den Ohren, es herrscht eine Rivalität. Genau, der Auftraggeber hat auch noch einen Butler, der etwas älter ist und kurz oder weitsichtig, auf jeden Fall sieht er sehr schlecht, verliert seine Brille, das eine Bunny schüttet dem anderen Bunny was über den Arm, sodass sie ihre Kleidung wechseln muss. Also sehr viele Geschehnisse dort, sodass sich verschiedene Verdächtige schon mal herausstellen. Und das Bunny-Häschen, das Kokoro, Conan, Ran und Amuro, habe ich ganz vergessen, ist auch mit dabei, dass die vier plus den Auftraggeber bedient, wird dann am Ende Opfer eines Giftanschlags, weil sie etwas getrunken hat von ihrem Getränk. Sie war vorher, wie gesagt, kurz umziehen, weil ihr was auf den Arm geschüttet wurde. Naja, so wie das halt passiert. Sie wird auf jeden Fall vergiftet oder zumindest ein Anschlag. Ich glaube, sie überlebt das Ganze. Jetzt geht es natürlich darum, wer von den verschiedenen Personen war das. Das eine andere Bunny-Häschen, das bisschen neidisch auf sie war. Der Auftraggeber, der auch, naja, ja, sich in dem Black Bunny-Club sehr schön erfreut und offenbar auch eine, naja, persönlichere Beziehung zu dem Häschen hat. Oder der Butler, der auch vor einiger Zeit schon mal privat in dem Lokal war. Darum geht's entsprechend. Interessant ist noch, am Anfang des Kapitels gibt es eine Seite, auf dem Shuiji Akai und Bourbon zu sehen sind, die sich gegenseitig eine Knarre an den Kopf halten, also als Flash-Forward sozusagen. Ja, das wird dann entsprechend in den nächsten Kapiteln noch aufgelöst, beziehungsweise in den Kapiteln, die wir noch nicht auf Deutsch oder Japanisch zu lesen bekommen haben. Genau, dann geht's mit den Ermittlungen los. Amuro fällt dabei ein, oh, es gab ja mal so eine Szene mit dieser Frau, die wir auch schon im deutschen Manga, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Band das war, Lasse wüsste es, liebe Grüße an ihn, zu sehen war, aus Amuros Kindheit. Und das wird dann im dritten Kapitel, das wir bisher zu lesen bekommen haben, auch noch weiter ausgeführt. Nämlich handelt es sich bei diesen beiden Personen um Elena und Atsushi Miyano, also die Eltern von Shio bzw. Akemi Miyano. Und Bourbon hatte offenbar mit den beiden zu tun in der Vergangenheit. Als kleines Kind wurde dort im Kindergarten, war es glaube ich, oder Schule, Kindergarten, wegen seiner Hautfarbe gehänselt. Und dann bringt Akemi, die offenbar mit Bourbon in der gleichen Kindergartenklasse war, Kindergartengruppe, wie sagt man, bringt Bourbon entsprechend zu Elena nach Hause. In der Märchengruppe, glaube ich, oder okay. Nicht in der Kirschblütenklasse wie Shinichi und Ran. Nee. Ja. Ja, genau. Also Akemi bringt Bourbon, sage ich immer, also Rei oder, naja, Toru hieß er damals wahrscheinlich noch nicht. Wie auch immer er da immer genannt diese wurde. 1000 Namen für ist ja sehr Typen. Zero. Zu Elena, der ihn dann verarztet und ein bisschen mit ihr spricht und am Ende verabschiedet sie sich. Übrigens ist Elena auch schwanger im dritten Monat. Das wird dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Ai werden, also Shio bzw. Sherry, wie auch immer. Auch so viele verschiedene Namen. Übrigens glaube ich das erste Mal, dass ein schwangerer Charakter gezeichnet wurde, mit im dritten Monat schwanger, also so. Ich glaube, es gab schon einige Fälle, wo jemand im Anfangsstadium schwanger war, aber so wirklich einen schwangeren Charakter habe ich, glaube ich, bei Gosho noch nicht gesehen. Fiel mir jetzt auf jeden Fall nicht ein. Genau, das ist so die Erinnerung. Die Ermittlungen gehen weiter, blablabla. Ich glaube, das ist eher uninteressant. Vor allem diese Story-Entwicklung hier ist ja sehr spannend. Und es fällt auch noch eine interessante Gruppe, deren Namen ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte, aus spoilertechnischen Gründen. Ich glaube, ich habe mit den beiden Charakteren, die hier auftreten, schon sehr viel verraten. Das wird wahrscheinlich im vierten Kapitel und letzten Kapitel noch eine größere Rolle nehmen. Das kommt allerdings erst Mitte Mai, weil wir jetzt eine Woche Pause haben. Dementsprechend wird dann werden wir dann im nächsten News-Podcast wieder darüber berichten, wo dann hoffentlich auch Lasse wieder mit dabei ist, kann ja meine laienhafte Inhaltsangabe hier noch entsprechend verbessern. Ja gut, also ich fand, um schon mal eine Bewertung abzugeben für den Fall, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, nach der Boss-Enthüllung, die ja im Kapitel war, dass wir nicht mehr auf Deutsch jetzt lesen durften, 1008, haben wir einen würdigen Nachfolger bekommen, auch wenn es mit dem Bunny Club natürlich ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob es ganz jugendfrei ist, um das so zu sagen. Aber die Erinnerungen von Bourbon sind schon mal sehr schön. Ja, also hat mir sehr gut gefallen, der Fall an sich auch. Ich denke, man kann ja schon mal so tendenziell 4 von 5 anhauchen. Gut, dann machen wir entsprechend weiter mit der spoilerfreien Zone. Hier heute alles ein bisschen durcheinander, von da muss ich selber erstmal schauen. Genau, da der Hinweis, dass der Detektiv Conan Manga am 11. April weitergeht. Wir hatten das ja, also eigentlich überflüssig, wir haben es ja gerade schon vorgestellt. Letzten News-Podcast hatten wir das ja schon ein bisschen angedeutet, dass es eventuell soweit sein könnte, dass es weitergeht. Und dann kam direkt zwischendrin, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, dieser Hinweis, dass es weitergeht. Also, ja, es geht weiter, wir sind froh dabei. Genau. Und dann noch der Hinweis, dass es ein neues Spin-Off geben wird zum Detektiv Conan-Manga, nämlich Zero's Teezeit. Hier wieder unter dem Namen Zero Bourbon gelistet. Zero's Teezeit, das ist ein Spin-Off über Toru Amuro. Genau, das startet auch im Mai und wird ein weiteres Spin-Off neben dem Täter-Spin-Off, das wir ja schon haben, das komödiantische Täter-Spin-Off. Jetzt Zero's Teezeit. Wovon ich ein großer Fan bin. Genau, wovon ja auch kürzlich der zweite Band erschienen ist. Den muss ich haben. Genau, Zero's Teezeit wird auch wieder ein weiteres Spin-Off. Ob das ähnlich komödiantisch wird, müssen wir absehen. Ja, gut. Soweit zur spoilerfreien Zone, heute mal kurz abgehandelt. Und dann möchte ich auch Kevin verabschieden jetzt hier, bevor wir mit dem Anime in Japan weitermachen. Es ist sehr cool, ja, gerne. Hier heute. Das ist ja weiterhin ein Spoiler. Genau. Ist verrückt. Ich bin hier völlig aus den Socken durch diese Umstellung, die wir, das System haben wir seit etlichen Jahren und heute. Es ist aber, ganz ehrlich, es ist doch eine schöne Umstellung, oder? Dass sowas mal sein könnte, hätte doch wohl niemand, also ich hätte nie damit gerechnet. Ich hoffe, wir haben bald einen komplett spoilerfreien Podcast. Wenn vielleicht Crunchyroll oder Anime on Demand die aktuellen Episoden auf Deutsch rausbringt, vielleicht eventuell. Ich weiß noch, Steffen Hautog. Netflix. Steffen Hautog hat mich öfters angeteasert. Ja, wir haben da bald was. Wart mal ab, ne? Und dann dieser Megakracher mit Conan Weekly. Wahnsinn, ja. Also gut, ich verabschiede mich. Vielen Dank für die Teilnahme. Ja. Mach's gut, ja, Kevin. Mach's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gut, dann machen wir weiter mit den Anime-Episoden aus Japan, unverändert, spoilertechnisch kritisch zu sehen, wobei wir da ja auch recht gut dabei sind. Der Anime ist ja in etwa auf dem Stand des deutschen Mangas, also der deutschen Bandveröffentlichung. Jetzt allerdings erstmal zwei Filler-Episoden, da wir ja weiterhin stark hinterher hinken. Episode 898, der Kuchen ist geschmolzen und den wird uns jetzt Johannes vorstellen. Ja, das werde ich jetzt tun. Die Episode geht los im Café Poirot und diese Episode ist ein bisschen besonders, weil sie quasi die Vorgeschichte zum Film 22 ist, der aktuell in Japan läuft. Also das war ja früher die Magic File, was es ja so nicht mehr gibt. Und ja, wir starten im Café Poirot. Kogoro stürmt hinein, obwohl noch geschlossen. Und ja, hat Hunger, möchte schon was essen. Amuro hat auch schon was gekocht, befindet sich dort mit Azusa zusammen. Und ja, Ran und Conan sind auch mit dabei, gehen dann dazu. Azusa stellt ihre neuen Küchengeräte vor. Es gibt jetzt einen neuen Kühlschrank und es gibt einen neuen Wasserkocher. Und ja, der Kühlschrank wurde nötig, um den Kuchen, den Amuro mittlerweile relativ in relativer Regelmäßigkeit zubereitet, zu kühlen. Und als sie vorschlagen, beziehungsweise nochmal nach dem Kuchen schauen, stellen sie mit Entsetzen fest, dass der Kuchen im Kühlschrank geschmolzen ist. Nein! Ja, ein schweres Verbrechen im Gange. Und holt die Polizei! Ja. Hilfe! Sie entscheiden sich tatsächlich noch nicht, die Polizei zu holen. Essen natürlich erstmal den Kuchen, der schmeckt auch noch halb geschmolzen ganz gut. Und ja, Ist natürlich trotzdem merkwürdig. Wie kann das passieren, dass der Kühlschrank trotz Kühlschrank schmilzt? Und ja, Conan macht sich ein paar Gedanken darüber und wird dann von den Detective Boys angefunkt, die sich gerade beim Haus des Professors befinden und dort eine Drohne starten lassen möchten, die der Professor gebaut hat. Und währenddessen kommt es zu einem seltsamen Zwischenfall. Die Drohne, ohne dass die Konsole bedient wird, fängt an loszufliegen, attackiert Ayumi und die anderen Detective Boys, bis sie dann letzten Endes sehr zum Bedauern von Professor Agessa gegen eine Wand fliegt und zerstört ist. Das wird später nochmal von Relevanz sein. Und ja, die Detective Boys kommen dann kurzerhand auch ins Café Poirot, weil sie sich Conan nicht richtig zuhören und nur Kuchen gehört haben. Allen voran Genta. Daher bewegen sie sich dann dorthin und stellen dann dort mit Entsetzen fest, dass es ja gar keinen Kuchen gibt. Er ist ja schließlich geschmolzen. Und ja, dann beschließen die Detective Boys, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Conan sagt, ja, wir können uns hier aber nicht auf die Lauer legen, beziehungsweise Azusa findet das auch nicht so schön. Und Conan installiert eine Überwachungskamera vor dem Laden und versucht dann dort festzustellen, wer denn da reinkommt und immer den Kuchen zerstört. Beziehungsweise ob das ein Konkurrent ist oder wer der wann denn was davon hat, diesen Kuchen zu vernichten. Und ja, sie beginnen mit Ermittlungen, filmen das Ganze und immer mal wieder ist der Kuchen zerstört, also das passiert nur alle paar Tage und sie können sich da bislang keinen Reim drauf machen. Allerdings finden sie auf diese Aufnahme, die Conan angefertigt hat von dem Café, einen entscheidenden Hinweis. Und ja, dem gehen sie dann nach. Und was dabei rauskommt, warum der Kuchen geschmolzen ist, was denn dahinter steckt und was die Drohne und diese Fehlfunktion damit zu tun hat, das schaut ihr euch am besten selber an. Ja, so viel zum Inhalt der Episode und um zur Bewertung der Episode zu kommen. Die Episode ist gewohnt stärker, also besser als ein normaler Filler. Auch wenn das Thema an sich, naja, nicht sonderlich relevant ist, es steckt kein wirklicher Kriminalfall dahinter. Ja, es dient wirklich nur zur Promotion des Films. Der wird auch nochmal eine entsprechende Anspielung gemacht gegen Ende. Bourbon hat ein paar schöne Momente mit Connell. Das macht die Episode doch sehenswert. Also man sollte mal. Also ist auf jeden Fall besser als die vorherigen Filler-Folgen. Man sollte mal, kann sich ihn mal, kann mal reinschauen. Ist natürlich, weil halt kein wirklicher Kriminalfall da ist, ist krimitechnisch eher schlecht, weshalb ich der Episode doch nur 3 geschmolzene Kuchen vergeben kann und nicht höher gehen kann. Als Promotion ganz nett, aber mit Kriminalfall oder sonst was hat das natürlich nicht viel zu tun. Das macht die Episode schlecht. Aber ansonsten, so als Promotion zum Film, sicherlich sehr gut umgesetzt. Ja. Ja. Machen wir direkt weiter mit der Episode 899, der Schrei des wahren Täters, und ich gebe wieder zurück an Johannes. Ja, bei der Schrei des Täters geht es direkt los. Wir sehen eine junge Frau, die offensichtlich ihre Freundin besucht und dort klingelt und an der Tür klopft. Sie sind verabredet, allerdings wird nicht geöffnet. Als einmal hört sie die Frau, die vor der Tür steht, Geschrei aus der Wohnung und einen Namen, der gebrüllt wird. Und ja, sie macht sich natürlich Sorgen, hört auf einmal, wie auch Glas splittert. Sie weiß, dass es ein Ersatzschlüssel gibt in einem Stromkasten nebendran, den macht sie dann auf, holt den Schlüssel heraus und begibt sich in die Wohnung, um nachzusehen, was dort passiert ist. Und zu ihrem Entsetzen findet sie am Boden liegend ihre Freundin, blutverschmiert, ein Messer liegt auf dem Boden, sie ist in den Bauch gestochen worden. Und sie begibt sich natürlich direkt zu ihrer Freundin, fragt, was ist denn passiert, was ist los? Sie sagt den Namen ihres Freundes und sagt, er ist noch in der Wohnung, er befindet sich noch in der Nähe, und tatsächlich hört die Freundin Ayano Saeki, die in die Wohnung reingegangen ist, ein Geräusch vom Balkon und die am Bluten, am Boden liegende Freundin sagt dann zu ihr, geh schnell weg, bring dich in Sicherheit. Und das macht Ayano auch. Sie läuft raus aus der Wohnung, versucht irgendwo Hilfe zu finden, herbeizurufen und läuft blutverschmiert, weil sie das Opfer natürlich angefasst hat, blutverschmiert Kogoro und Konnen über den Weg, die gerade etwas essen wollten. Und die bemerken natürlich direkt den Ernst der Situation und begeben sich mit ihr zusammen zu der Wohnung. Kogoro geht voran und zu ihrer Verwunderung befindet sich die Leiche nicht mehr in der Wohnung und auch sonst kein Täter mehr. Schnell wird ruft Kogoro Kommissar Megure und Takagi hinzu, die in der Sache ermitteln, und tatsächlich deutet alles am Tatort darauf hin, dass der Freund des Opfers sie niedergestochen hatte, hat sie betrogen, um Geld erleichtert, und ja, da muss es wohl zu einem Streit gekommen sein. Wo die Leiche ist, das wissen sie noch nicht, aber sie bemerken, dass ein großer Koffer fehlt und vielleicht ist die Leiche damit weggeschafft worden. Und sie begeben sich zu dem Freund des Opfers in das Haus und finden dort auf dem Weg tatsächlich Fußabdrücke und Spuren eines Koffers, der dorthin gezogen ist. Das wirkt alles sehr verdächtig. Takagi geht in die Wohnung rein und dort zu ihrem Entsetzen finden sie den toten Freund des Opfers. Und er hat offensichtlich, sie finden einen Abschiedsbrief und er hat wohl Selbstmord begangen, aber von der Leiche fehlt nach wie vor jede Spur. Und ja, was denn nun ist, wo denn sich das Opfer befindet und ob der Freund vom Opfer tatsächlich Selbstmord begangen hat, tja, das schaut ihr euch am besten selber an. Und ja, so viel zum Inhalt, um zur Bewertung zu kommen. Ich muss sagen, ja, ist eine durchwachsene Episode. Sie hat schöne Momente. Also mir generell das Ende hat mir relativ gut gefallen. Und wie der Täter reagiert hat, das hat und wie Conan den Täter gestellt hat, also das war eine sehr coole Szene. Aber ansonsten war der Fall doch ein wenig vorherzusehen, wobei diese Wendung mit dem Selbstmord doch nochmal speziell war, also dem vermeintlichen Selbstmord oder dem Selbstmord, wer weiß. Aber ansonsten war es war definitiv wieder eine stärkere Filler-Episode, aber jetzt, ich würde keine vier Koffer vergeben, sondern auch eher nur drei Koffer, weil es doch im Vergleich zur vorherigen Folge, der Kuchen ist geschmolzen, nicht besser ist, aber auch nicht schlechter, obwohl beide Folgen durchaus gut waren, also doch angeschaut werden können. Ja, gut, dann springen wir noch über zu den nächsten Episoden, die uns erwarten, nämlich, oder beziehungsweise erwarteten. Am 5. Mai lief die Rätselauflösungsshow des verschlossenen Raums, wieder eine Filler-Episode. Dann haben wir noch am 12. und 19. Mai das SOS der Anwältin Kisaki, Teil 1 und Teil 2. Ein Manga-Fall mal wieder, auch bekannt aus Band 93 schon. Und am 26. Mai haben wir Ähnliche Menschen kommen nicht miteinander aus. Eine weitere Filler-Episode für Ende Mai, soweit der kommende Episodenplan. Genau. Und weil ich es ganz vergessen hatte, heute überhaupt zu erwähnen, wir hatten so viele verschiedene News und sind da ganz über Film 22 drüber hinweggesprungen. Mir ist es vorhin wieder eingefallen, als du deine, also die Magic File, oder wie man heutzutage dazu sagt, die Episode, die passend zu dem Kinofilm gezeigt wurde, kurz vorgestellt hattest. Genau, Film 22, Zero the Enforcer, ist natürlich auch in Japan gestartet. Am 13. April hatten wir kurioserweise komplett unterschlagen, deswegen hier nochmal der Hinweis ganz am Ende, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt. Genau, der 22. Film ist jetzt auch in Japan in den Kinos angelaufen, schlägt sich wie gewohnt gut. Ja, und Bianca und Olli, die heute auch beide nicht beim Podcast mit dabei sein können, liebe Grüße an euch, waren in Japan tatsächlich vor Ort und konnten uns entsprechend berichten, waren noch im Kino natürlich und haben dort auch ein paar Bilder dazu gemacht, die ihr auch im Newsblog in den entsprechenden Beiträgen sehen könnt, und haben dort auch niedergeschrieben, wie es denn dort zur Filmpremiere war und wie sich das alles anfühlte, wie der Film ankam und so weiter und so fort. Also dort gerne mal nachlesen. Vielen Dank dafür an Bianca. Wirklich sensationell gemacht. Kann ich euch empfehlen, da mal reinzulesen. Genau, ansonsten Film 22, wann er nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Herbst 2019 darf man anpeilen, eine Filmvorführung mit OMU gibt es diesmal nicht, zumindest bisher nicht. Es gibt ja wieder eine Sneak von Kase, die angekündigt wurde, ich glaube für August, September oder so, reichlich spät für Detektiv Conan. Mal sehen, was uns erwartet, sonst Herbst 2019 in Deutschland und jetzt in Japan. Genau, so viel noch abschließende Worte dazu. Ja, gut, dann sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Der erste News-Podcast im neuen, veränderten Gewand. Ich hoffe, es hat euch unverändert gut gefallen. Hinterlasst uns gerne sonst auch einen Kommentar. Im Kommentarbereich gebt uns einen Daumen hoch auf YouTube, wo ihr den Conancast auch hören könnt, auf youtube.com/conannews. Wir haben auch weitere Social-Media-Kanäle, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, conanwiki.org, conannews.org, conanforum.org und wir haben seit neuestem auch einen Discord-Server. Dort können Sie uns auch gerne beitreten. Würde mich und vor allem auch Kevin sehr freuen. Den Link findet ihr, naja, überall, wo ihr uns auch sonst findet. Vor allem auch im Conan-Forum, also conanforum.org oben verlinkt. Ist ein bisschen komplizierter, der Link diesmal. Ja, vielleicht kriegen wir es ein bisschen einfacher hin, den Discord-Link zu verbreiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei wart in unserem ersten News-Podcast. Ich bin so gehypt hier, ihr merkt es vielleicht. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.